Soldaten zog zum Regiergebot. Es liegt um unser Sozial bis über Mailand. Geistige Umnachtung wird von euch vorgelegt. Oligophrenie, wie sie im Buche steht. Schreiten und spielt mit Puppen. Wir lachen euch laut als ins Gesicht. Ihr miesen, kleinen, dummen Antifanten. Ein Karnevalsverein, wer seid ihr von dabei, schreit die Nazis raus. Es ist wohl wieder Freigang im roten Irrenhaus. Paranoid und weltfremd wart ihr vor Faschisten. Seid selbst nur ein Werkzeug der Plutokraten und Kapitalisten. Schreiten und spielt mit Puppen. Wir lachen euch laut als ins Gesicht. Ihr miesen, kleinen, dummen Antifanten. Ein Karnevalsverein, mehr seid ihr nicht. Immer wieder eure Dummheit zu untermauern. Euer Selbsthass ist beispiellos, auf was schon zu bedauern. Mit eurer grenzenlosen Dämlichkeit könnt ihr doch nichts bezwecken. Wir werden uns nicht aufhalten, ihr Bekloppten ohne Zecken. Schreiten und spielt mit Puppen. Wir lachen euch laut als ins Gesicht. Ihr miesen, kleinen, dummen Antifanten. Ein Karnevalsverein, mehr seid ihr nicht. Zieht euch schreiten und spielt mit Puppen. Wir lachen euch laut als ins Gesicht.